Und damit klopfte er noch meine Decke zurecht, drehte sich um und war im nächsten Augenblick auch schon eingeschlafen. Am nächsten Morgen mussten wir den beiden Apachen nach, um ihre wahrscheinlichen Angriffspläne kennenzulernen. Sam Hawkins nahm mich auf diesen Ritt als einzigen Begleiter mit. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als wir meinen ersten Kundschaftsritt antraten. Die Spuren der Apachen waren im Gras noch deutlich zu sehen. Sie führten uns bald aus dem Tal hinaus auf bewaldete Höhen und dann auf eine unübersehbare Ebene, über die sich die Pferdespuren wie eine gerade Linie hinzogen. Diese überdeutliche Fährte gefiel Sam Hawkins gar nicht. Er war ein großartiger Spurenleser und ich passte bei seinen Erklärungen auf wie ein Schießhund. Ich wusste, dass es für mich noch viel zu lernen gab. Nein, immer! Zu dem Gebüsch! So, schön warten. Hier, Mr. Bücherschreiber. Hier haben sie den Toten vom Pferd genommen und ins Gras gelegt. Und was meint ihr, haben sie mit den Eichenstangen getan, die sie hier abgeschnitten haben? Sie haben eine Trage oder Schleife für die Leiche gebaut. Richtig, eine Schleife. Sie besteht aus zwei Hauptstangen und mehreren Querhölzern, auf die dann der Tote festgebunden wird. Aber, mein junger Freund, eine solche Schleife hinterlässt doch eine viel zu deutliche Spur, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht reiten sie von hier aus hintereinander. Und an dieser Spur wird dann bald eine Änderung eintreten, die wir nicht bemerken sollen. Oho, wie kommt ihr darauf? Sie werden sich unauffällig voneinander trennen wollen. Sich trennen? Warum sollten sie das tun? Ich denke mir, die Beförderung des Erschossenen geht ihnen zu langsam. Sie haben Eile, wieder zu uns zurückzukommen. Also wird einer von ihnen schneller vorausreiten, um die Krieger ihres Stammes zu benachrichtigen. Gar nicht so dumm, mein edler Sir. Wir werden also scharf aufpassen müssen. Kommt weiter. Los, Larry, mein süßes Kind. Hopp. Es zeigte sich bald, dass meine Vermutung stimmte. Geschickt einen völlig ausgetrockneten Wasserlauf ausnutzend, dessen Steingeröll keine Spuren hinterlässt, hatten sich die Reiter getrennt. Ich war sehr stolz darauf, noch vor Sam Hawkins den kaum wahrnehmbaren Abdruck eines Pferdehufes zu entdecken, der wohl durch das leichte Abrutschen von den Steinen auf eine etwas weichere, sandige Stelle entstanden war. Sam konnte sich kaum fassen. Habe euch immer für einen ehrlichen, wahrheitsliebenden Kerl gehalten. Aber scheine mich geirrt zu haben, wenn ich mich nicht irre. Ihr seid noch nie in der Prärie gewesen? Nein, Sam. Da soll doch das Donnerwetter reinschlagen. So ein Greenhorn treibt dem alten Sam die Schamröte ins Gesicht. Ich hätte das entdecken müssen. Früher war ich 10-mal gescheiter als ihr. Aber jetzt scheine ich auf meine alten Tage immer dümmer zu werden. Na, Sam, nicht übertreiben. Ich habe doch nur folgerichtig gedacht und geschlossen. Geschlossen? Mit einem Schlüssel? Nein, Schlüsse ziehen, meine ich. Aha. Ihr habt noch mehr von solchen Schlüssen? Oh ja, zum Beispiel, ihr heißt Hawkins, ja. Also Falke. Ja. Der Falke frisst Feldmäuse, ja. Also... Hm? Oh, Sir, wollt ihr damit etwa sagen, dass ich Feldmäuse fresse? Das ist eine schwere Beleidigung, für die ihr mir im Zweikampf Genugtuung geben werdet. Ich werde euch meine Sekundaner schicken. Meinetwegen eure Tertianer oder Quartaner. Ich will euch freiwillig Genugtuung geben. Ich schenke euch mein Grizzlybärenfell, Sam. Wirklich? Oh, danke sehr, danke. Nehme ich an. Schon um die anderen zu ärgern. Mache mir einen neuen Jagdrock draus. Aus den Zähnen kriegt ihr eine Kette. Zeigt jedem, dass ihr mit dem Tierchen gekämpft und gesiegt habt. Recht so? Recht so, Sam. Ja. So, lasst uns jetzt weiterreiten. Wir folgen der Spur mit der Schleife. Das dürfte Winnetou sein. Die abgezweigte Spur ist die von Inchuchuna. Als Häuptling muss er seine Krieger herbeiholen. Aber der interessiert uns jetzt nicht. Ich muss wissen, ob Winnetou irgendwo gelagert hat oder die Nacht durchgeritten ist. Dann haben sie große Eile und es dauert bis zu ihrem Angriff keine 5 Tage mehr. Bis Mittag werden wir es wissen. Dann kehren wir um. Wir müssen das Lager vor Anbruch der Nacht wieder erreichen, wenn ich mich nicht irre.